Von Bäumen und Menschen. Es ist nicht immer ganz leicht zu erkennen, wer einheimisch ist und wer nicht. Seit jeher ziehen Menschen von Land zu Land und einige von ihnen lassen sich irgendwo nieder und heiraten jemanden vor Ort. Und während kein Wunder der Welt es schafft, Drachenzähne in Krieger zu verwandeln oder Ameisen in Menschen, schafft es die Zeit, aus Fremden allmählich Einheimische zu machen. Saponibal und Hannibal dachten noch immer über Königin Elissa und ihren Trick nach. Was bedeutete ihre Geschichte? Dass sie alle Fremde waren? Nach einer Weile riss Batbal sie aus ihrer Grübelei. »Mein Großvater Heraklit sagt immer, dass wir Menschen keine Bäume sind. Wir haben keine Wurzeln, die uns an einem Ort festhalten, sondern Beine, um uns fortzubewegen. Außerdem haben wir Karren und Schiffe erfunden. Mit denen sind wir noch schneller und kommen noch weiter. Und jeder Ortswechsel verändert uns ein wenig, macht uns ein kleines bisschen anders.« »Was meinst du mit anders?« fragte Hannibal. »Es ist so wie mit der Theseus, dem Schiff meines Großvaters. Zuerst gehörte es seinem Vater, der es in Ephesos gebaut hatte. Als mein Großvater dann meine Großmutter heiratete und sich in Karthago niederließ, bekam er die Theseus zur Hochzeit geschenkt. Ein Jahr später ging ein Ruder kaputt und mein Großvater ersetzte es durch ein neues vom karthagischen Markt. Was meint ihr? War das Schiff danach immer noch die Theseus? Oder ist es zu einem anderen Schiff geworden?« »Es war natürlich immer noch die Theseus«, antwortete Hannibal, ohne zu zögern. »Ein ausgetauschtes Ruder macht doch kein anderes Schiff daraus.« »Ein Jahr später ging noch ein Ruder kaputt«, fuhr Batbal fort. »Und mein Großvater ersetzte auch dieses. War es danach immer noch die Theseus?« »Klar. Im dritten Jahr zerfetzte ein Sturm das Segel und mein Großvater kaufte auf dem Markt ein neues. Was denkt ihr jetzt?« »Das Schiff war immer noch die Theseus«, sagte Hannibal, aber er klang nicht mehr ganz so überzeugt. »Im folgenden Jahr entdeckte mein Großvater eine morsche Planke im Schiffsrumpf und tauschte sie aus. War es danach immer noch dasselbe Schiff?« »Ja, ich denke schon. War doch nur eine Planke.« »Im nächsten Jahr musste er eine zweite Planke ersetzen.« »Danach war es trotzdem noch die Theseus«, sagte Hannibal und dachte bei sich, dass Batbal das klügste Mädchen war, das er je getroffen hatte. »Jedes Jahr ersetzte mein Großvater eine weitere Planke, bis nur noch eine Planke des ursprünglichen Schiffs übrig war. Schließlich zerbrach auch sie, und mein Großvater tauschte sie gegen eine neue aus. Handelte es sich danach immer noch um die Theseus,